Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind wieder ganz wortgetreu, erstmal hier nämlich nur im Radio, 1 Live Talk Radio. Um 15 Minuten nach 1 begrüße ich auch die Fernsehzuschauer. So, ihr seid da, darüber freue ich mich. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, dann ran ans Telefon 0800 5678 111 oder faxen unter 0800 5678 110. Erste Anruferin, das ist Daniela, und Daniela ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Daniela, was ist dein Thema? Ja, also ich habe ein ziemliches Problem, was immer größere Auswüchse irgendwie annimmt. Also ja, ich habe 4 Jahre lang eine ambulante Psychotherapie bei mir hinter mir jetzt. Und also ich komme irgendwie überhaupt nicht von meiner Therapeutin los. Und ja, also ich habe schon alles Mögliche versucht, aber das Problem ist, dass da halt so ein Gefühlskomplex irgendwie hintersteckt, weil, also... Ich komme von meiner Therapeutin nicht los. Ja, genau. Ist das vornehm ausgedrückt, ich bin verknallt in die? Das auch. Um es mal ganz forsch zu fragen. Ja, das steht an oberster Stelle, ehrlich. Ehrlich, ja, ehrlich. 4 Jahre hast du dich mit der Frau beschäftigt und die ja, sich mit dir. Am Anfang habe ich sie gehasst quasi fast schon. Also es war sehr schwierig, ja, da überhaupt eine Beziehung aufzubauen. Nur als ich mich dann eingelassen habe, ist da wirklich also wahnsinnig viel irgendwie passiert, so zwischenmenschlich. Ne? Und ja, das passiert so oft. Ja, und das Problem ist, für sie ist es halt nur Beruf. Ja. In meiner idiotischen Verliebtheit, in meinem jugendlichen Leichtsinn, habe ich irgendwie jedes Zeichen, jedes Lächeln von ihr natürlich bedeutet als, ach ja, ich mag dich auch und so. Und ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, wir sehen uns danach noch, haben wenigstens noch ein bisschen Kontakt und so. Die Therapie ist jetzt zu Ende. Ja, sie ist im Februar zu Ende. Hast du ihr das gestanden? Wahrscheinlich ja, ne, oder? Ja, habe ich. Ich habe auch verrückteste Aktionen gebracht und also ja, habe ich. Wie hat sie denn reagiert auf das Geständnis? Ja, sie hat also ganz sachlich, nüchtern reagiert und meinte, ja, Daniela, also ich liebe dich nicht. Mhm. Ich so, ja, ich weiß, aber könnte man denn nicht in irgendeiner freundschaftlichen Beziehung oder bekanntschaftlichen Beziehung das noch weiterführen oder so, irgendwie sich da noch wenigstens mal sehen oder so. Und also sie aber das ist ja auch nur ein Trick von dir mit der freundschaftlichen, bekanntschaftlichen Beziehung. Ja, damit willst du sie ja nur weiter festhalten. Ja, will ich auch nur. Bist du denn lesbisch oder ist das jetzt eine Sonderempfindung? Nein, das ist eine absolute Sonderempfindung. Also ich hatte das auch vorher noch nie und vor allen Dingen war voll die absolut, das erste Mal in meinem Leben so eine ganz besondere Form von Liebe. Deswegen tut mir das auch so weh. Weil ist es denn auch eine erotische Sehnsucht? Ja, es ist eine absolut erotische Sehnsucht, aber die kommt ganz anders als, also vorher, bis jetzt meine Liebschaft, die ging immer so von äußeren Reizen aus, ne? Ich habe irgendwie jemanden toll gefunden vom Äußeren und habe ihn dann innerlich kennengelernt und mich dann mehr in den verliebt. Und jetzt ist es das erste Mal umgekehrt, dass ich sie innerlich ja auch, also durch ihre Art und Weise ein bisschen kennengelernt habe und natürlich durch das, was sie mir alles gegeben hat, natürlich auch und so. Und ich habe sie jetzt innerlich so lieb gewonnen, dass sie dafür irgendwie, das scheint so nach außen. Also ich liebe jetzt ihren ganzen Körper, ich liebe jedes Haar, ich liebe alles an ihr. Aber was, du sagst, sie hat dir viel gegeben. Ja. Ne? Aber was hast du ihr gegeben? Gar nichts, du bist eine Patientin, eine Klientin, mehr nicht. Ja, und das ist eben das Schlimme, weil ich würde ihr so gern so viel geben und ich habe auch voll die Schuldgefühle, weil also sie hatte dann zum Ende der Therapie gesagt, Daniela, ich freue mich so riesig über unseren Therapieerfolg und was wir alles geschafft haben. Und ich dann habe ihr dann versprochen, also dass ich das auch auf jeden Fall nicht in, dass ich das immer nutzen werde und dass ich mit meinem Leben jetzt klarkomme. Mhm. Und sie so, Daniela, ich bin mir da auch so sicher, ich freue mich auch so darüber. Und jetzt habe ich voll die Schuldgefühle, weil das war das Einzige, wo ich ihr noch eine Freude mitmachen konnte. Und gerade das schaffe ich jetzt nicht. Ja. Weißt du? Aber du vergisst, ich schaffe das auch. Du vergisst mal die Schuldgefühle, das ist die gewohnt, das kann die professionell auch wegstecken. Die wird sicher nicht heute Abend zu Hause grübeln und an die Decke starren und denken, oh Gott, Daniela, was macht ihr jetzt? Mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Du bist eine von ganz vielen, die da täglich durch die Praxis geschleust werden. Leider, ja. Ja, ne? Und es ist ja schon sehr auffallend, dass du sagst, du bist eigentlich gar nicht lesbisch, sondern das bezieht sich wirklich auf diese spezifische Beziehung zwischen dir und der Therapeutin. Ja, aber es ist halt doch eine erotische Empfindung, weißt du, weil ich das erste Mal irgendwie... Ja, vielleicht redest... Klar, sowas kann man sich ja auch ein bisschen drehen innerlich, ne, und züchten. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die Dame liebt dich nicht. So, ob die nun Therapeutin ist oder nicht, das ist alles völlig egal. Genau, lass mich dich mal fragen, weswegen du eigentlich damals in jungen Jahren, naja, mit 18, in diese Therapie gegangen bist. Was war der Auslöser? Ja, eigentlich war der, also es gab zwar viele Auslöser, aber also der größte Auslöser waren eigentlich meine Suizidversuche, die ich ständig gemacht habe. Und geht es dir denn jetzt eigentlich, abgesehen von diesem Problem, was du da hast, geht es dir eigentlich ganz gut? Ja, das ist eben das Problem, dass es bis jetzt, ich habe die ganze Zeit versucht, die Beziehung aufrechtzuerhalten, ja noch, durch Karten und Briefe und sowas alles, was ich eigentlich auch nicht sollte. Bis dahin ging es mir noch gut, nur jetzt, wo ich halt weiß, sie will das nicht, ich versuche das auch zu lassen, eben jetzt geht's mir scheiße, weil ich nicht damit klarkomme. Jetzt habe ich meine Schule abgebrochen, jetzt habe ich auch noch eine Räumungsklage am Hals, weil mir meine Miete ja egal ist jetzt, also ich kann auch nichts mehr essen, ich weiß nicht, mir geht's wirklich jetzt im Moment, geht's mir... Weiß sie das? Nein, das weiß sie nicht. Das ist auch gut so. Ja, so. Nicht, dass du sie damit zu erpressen versuchst, ne? Nein, das will ich nicht machen. Ne, die Gefahr kann ja bestehen, dass man dann auf die verrücktesten Ideen kommt. Nein, ich weiß nur, dass sie das auch unglücklich machen würde. Das will ich auch nicht. Nur ich weiß nicht, wie ich damit für mich klarkommen kann, weil... Frau Daniela, das ist ja eine Erfahrung, die wir alle machen. Dass man liebt und nicht zurückgeliebt wird. Und das ist immer die Hölle. Und viele. Das ist die Hölle, na klar. Und viele gehen lange auf dem Zahnfleisch. Vielleicht ein Jahr, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht zwei Jahre. Und irgendwann kapiert man es, irgendwann registriert der eigene Körper und die eigene Emotion auch, dass das eben nicht so geht. Zur Liebe gehören zwei Leute. Ja, das ist es. Ja. Das muss man sich immer wieder einbläuen und das musst du dir irgendwie auch absolut klar machen. Und vor allen Dingen, wenn ihr vier Jahre gut gearbeitet habt und du einigermaßen dein Leben im Griff hattest, ist es natürlich super scheiße, wenn wegen dieser Angelegenheit jetzt alles wieder in den Bach runtergeht. Ja, und das kann ich eigentlich von mir selbst auch voll nicht ertragen. Weißt du, nur ich versuche die ganze Zeit, mich abzulenken, Sport zu treiben, mich in Partys zu stützen, in Konsum, mich sonst was zu machen. Nur ich kann es nicht vergessen. Ich träume jede Nacht drei Träume davon. Ja. Aber ich glaube, man kann, da hilft auch kein Therapeut. Man muss da einfach durch. Und man muss, das weiß ich aus eigener bitterer Erfahrung, immer wieder jede Minute manchmal, wenn es akut ist, dagegen steuern. Zum Beispiel sich verbieten, darüber zu träumen. Sich verbieten, indem man es dann nicht tut. Indem man kann. Nein, die Nachträume nicht, das ist klar. Aber ich meine so die Tagträume. Man kann dagegen steuern. Man kann dagegen steuern, sich in irgendwelche Fantasien zu begeben mit der Person. Man kann dagegen steuern, einfach an die Person zu denken. Das ist bitter und qualvoll, aber nur so geht's dann. Ja, tut auch so weh. Ja, aber so ist das Leben. Ja, ist wahrscheinlich auch die einzige vernünftige Sache. Absolut, du hast gar keine andere Chance. Die liebt dich nicht zurück. Das ist so ein ganz spezifisches Verhältnis zwischen Klient und Therapeut. So höchst heikel. So, aber Faktum ist, dass die dich nicht zurückliebt. So, und damit musst du jetzt einfach klarkommen. Basta. Ja. Und jetzt kannst du deine Wunden lecken, gerne eine Weile, aber du darfst dein ganzes Leben, um Himmels Gottes Willen, jetzt nicht laufen lassen. Ja. Dadurch kriegst du sie auch nicht. Ja, ich versuche auch eigentlich nicht, sie dadurch zu kriegen, nur irgendwie, mir ist nichts anderes mehr wichtig, außer das. Ja, ich weiß. Aber du sollst stabil bleiben und was ich jetzt sage, da wirst du sagen, nein, das interessiert dich überhaupt nicht. Ich garantiere dir, Daniela, dass du in einer gewissen Zeit, ich kann die Zeit nicht sagen, einen Menschen findest, einen Mann oder eine Frau, in die du dich eben so verlieben wirst und wo auch die Chance besteht, geliebt zu werden. Kannst du dir jetzt gar nicht vorstellen, ist mir klar. Aber ein alter Mann sagt dir das aus Erfahrung. Ach, ja, so alt bist du ja noch nicht. Es kommt die Zeit, wo auch eine Liebe funktioniert. So, wenn du jetzt aber dennoch so angeschlagen bist und das irgendwie alles nicht mehr auf eine Reihe kriegst, dann such doch nochmal, nicht in Form einer riesengroßen Therapie, aber in Form vielleicht von einigen Beratungsstunden, nochmal professionelle Hilfe bei jemand anderem, der so ein bisschen auch professionell dagegen steuert. Das würde ich dir noch raten. Ich kann dir gerne jetzt auch nochmal meine Psychologin geben, die da vielleicht auch noch ein paar Tipps gibt, aber bitte nicht in die Psychologin verlieben. Meine Psychologin, die Elke hier, die ist in festen Händen. Nein, nein, das mache ich doch nicht. Daniela, wollen wir das mal so machen? Du redst nochmal mit Elke. Ja, und schlag sie dir aus dem Kopf. Oh ja, ich weiß, es ist nur so, es tut so weh, das dagegen zu steuern, das ist ja das Schlimme. Aber nur so gut. Aber das ist eine Frage, ja, der, so es ist, ja, es ist wirklich eine Frage der Disziplin. Ja, ja, da hast du recht, das stimmt. Und ich habe die Vermutung, dass du da nicht so diszipliniert warst. Nein, das bin ich nicht. Dass du dich da emotional hast ergehen lassen oft. Ja, das mache ich öfter, ja. Okay. Na, wir legen jetzt mal auf, das heißt, du legst auf und die Elke ruft dich nochmal an. Ja, okay, du, dann danke dir erstmal noch. Alles Gute. Ja, und alles Daniela, Gute. Daniela, wir hören. Ja, tschüss. Tschüss. Andrea ist dran und Andrea ist 35, morgen. Hallo? Hallo, Andrea. Hallo, Domian. Na? Jürgen, ja. Ich habe das Thema Ibo. Ah, der Schlagersänger. Ja. Der Arme, der tödlich verunglückt ist. Ja, ich habe gerade gehört, dass du auch ein Schlagerfan bist. Bin ich. Ja, und das bedrückt mich sehr, ne? Dass er wir müssen mal den Leuten erklären, die nicht so schlagermäßig drauf sind. Es gab einen ganz großen Hit von ihm, der hieß Ibiza, ne? Ibiza, ja. Wo jemand so besingt, dass er nach Ibiza auswandern will, ne? Ja. Und da schön leben möchte. Ja. Kennt man, wenn man es hört, kennen alle irgendwie. Ja. Vom Ansehen kennen ihn vielleicht nicht alle, aber den Schlager. Und der hat einen tödlichen Autounfall vor 2 Wochen, glaube ich, ne? Nein, am Samstag? Letzte Woche Samstag. Letzte Woche Samstag. Und es ist sehr wenig in den Fernsehen und auch überhaupt berichtet worden über ihn. Mhm. Also praktisch, er ist gestorben, vergessen, jetzt, heute ist er beerdigt worden in Gladbeck. Mhm. Und ich konnte nicht hinfahren. Mhm. Das ist mir auch aufgefallen, dass man nicht viel darüber geschrieben hat. Nein. Ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, es liegt daran, dass er nun nicht so ein großer Star war. Doch. Er war ein großer. Ja, für dich. Aber ich glaube so, wenn man das allgemein einordnet, er ist nicht zu vergleichen mit Udo Jürgens oder mit Rex Gildo. Nee, damit ist er nicht zu vergleichen. Aber mit wie Rex Gildo und ja, gut, da wird auch viel Mist drüber erzählt, würde ich mal sagen. Und ich fand das, ich war fertig. Mhm. Also du bist ein richtiger Fan von ihm. Ja, ich bin ein richtiger Fan von ihm. Hast du ihn mal live erlebt irgendwo? Ja, 25 Mal bestimmt. 25 Mal, dann bist du aber ein richtiger Hardcore-Fan, ne? Ja, also ich bin überall, wo er hier halt in der Nähe war, wo ich wohne, bin ich mit ihm, habe ich auch mit ihm zusammen gesprochen und er ist, als Mensch ist er unheimlich super. Wo man von manchen Schlagersängern so denkt, ach, die sind eingebildet oder so, aber überhaupt nicht, ne? Also er ist ganz normal geblieben. Und ja, er hat 2 Kinder und auch eine sehr nette Frau. Die Frau habe ich auch kennengelernt. Und also mir tut das unheimlich leid. Wie ich das gehört habe, meine Tochter, die kam nach Hause, die sagte, Mama, weißt du, wer tot ist? Ivo. Und gerade lief das im Fernsehen und da sagt mein Mann, sagt er drauf, Andrea, guck mal, der Ivo ist tot. Oh, ich war fertig. Ich habe auch von ihm ein Bild, das steht auch hier an meiner Anlage. Da steht drauf für Andrea und Alfons, alles Gute. Das ist mein Mann Alfons. Und ich habe es stehen hier. Ich hatte auch von Rex Gildo, habe ich auch eine Autogrammkarte unterschrieben. Und die sind ja alle wertvoll jetzt, ne? Gerade wenn sie sterben, ne? Das ist leider so. Einer dran gehen. Ich habe schon mal Angst, wenn sie bei uns einbrechen oder so. Du, Sachen klauen. Du hast es nicht übers Herz gebracht, auf die Beerdigung zu gehen? Nein, nee, ich konnte auch nicht. War das eine öffentliche Beerdigung? Hätte man da hingehen können? Der ist in Gladbeck beerdigt worden. Also nicht nur im Familienkreis, sondern... Nein, das war, ich denke mal, öffentlich. Öffentlich. Jürgen Drees war heute im Fernsehen und hat drüber gesprochen, weil Jürgen Drees sollte einen Auftritt, Ivo sollte den Auftritt machen und Jürgen Drees hat gesagt, jetzt muss ich den Auftritt machen, jetzt muss ich dafür einspringen. Ne? Jürgen Drees kenne ich auch, die Ramona als Frau von ihm kenne ich auch. Also ich kenne unheimlich viele Schlager. In der Schlagerwelt. Also ich muss gestehen, obwohl ich auch Schlager mag, ich kenne nur dieses Ibiza von dem. Gibt es sonst irgendwas noch relativ erfolgreich Bekanntes von ihm? Ich kann dir jetzt die ganzen CDs vorlesen. Das möchte ich brauche dich in der Wirklichkeit, dann gibt es Ibiza 2, Ibiza 3. Ach so. Also optisch in der Wirklichkeit? Nein, ich brauche dich in der Wirklichkeit. Ach, ich brauche dich in der Wirklichkeit. Das sind halt 1 Uhr nachts. 1 Uhr nachts, kennst du die auch? So? Nee. Ja, ich habe jede Menge stehen da drauf. Alles Liebe, alte Liebe rostet nicht. Meine Königin, Wehr, Sandsturm in der Wüste. Ja, 1 Uhr nachts wieder. Das sind halt, ich habe 4 oder 5 CDs von ihm und zurzeit laufen die hier bei uns immer, ne? Das ist ja deine Art, mit der Trauer fertig zu werden, mit der Traurigkeit fertig zu werden, ne? Ja, nur ich finde das nicht schön, dass halt nicht viel im im Fernsehen darüber berichtet worden ist. Oder wie er halt, also er muss zerquetscht worden sein. Und gut, er hat einen schnellen Tod gehabt, denke ich mal. Er wird wahrscheinlich nicht mehr da viel von mitgekriegt. Das kann man immer nur hoffen bei solchen schweren Unfällen. Bei solchen schweren Unfällen, ja. Ja, und dann mit Rex Gildo, das ist ja halt so gewesen mit Alkohol und so, ob das alles stimmt, das weiß man nicht. Das liest man in den Medien. Also André, es wäre sicher ganz schön für dich, wenn du dann irgendwann mal an das Grab gehen könntest. Ja, ich werde auch mit meinem Mann dann fahren. Also grüßen wir einfach mal an dieser Stelle alle Ibo-Fans, ne? Die wir ja auch unter unseren Zuhörern haben. Und auch der Frau und den Kindern möchte ich das Beileid aussprechen. Ja, ich schließe mich an. Also ich weiß es nicht, ob sie es jetzt mithören. Ich glaube es nicht. Heute ist er erstmal unter der Erde gekommen. Andrea, ich verabschiede mich jetzt von dir, weil ich jetzt das Fernsehen zugeschaltet bekomme und begrüße die Fernsehzuschauer. Okay? Gut. Alles Gute, alles tschüss. Hör mal, kannst du mir noch... Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind im Fernsehen etwas später. Ich bitte das zu entschuldigen. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Heute Nacht wieder eine offene Sendung, eine offene Telefon-Talkshow. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Unter 0800 ruft bitte an. 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Ich begrüße ganz herzlich die Nadja. Und Nadja ist 16 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Dein Thema, Nadja. Mein Thema ist, ich kann nicht unter Leuten sein, weil ich halt panische Angst vor denen habe. Was bedeutet das denn für dein Leben? Bist du immer zu Hause in deinem Zimmer, in der Wohnung? Ja, also zu Hause fühle ich mich sicher. Und wenn ich halt draußen bin oder halt nur Leute sehe, dann bekomme ich halt Panik. Wie lange geht denn das schon so? Vor den Sommerferien hat das angefangen. Achso, es ist noch relativ frisch. Ja. Wie lebst du? Lebst du bei deinen Eltern? Hast du eine eigene Wohnung oder mit deinem Freund? Ja, ich lebe bei meiner Mutter. Was macht denn diese Angst genau aus? Also ich stelle mir vor, du gehst raus, meinetwegen einkaufen. Was genau, was für eine Angst ist das? Beschreib es mal genauer. Also einkaufen kann ich schon gar nicht mehr. In die Stadt gehen und unter Leuten, das geht nicht. Also das bedeutet, wenn ich unter Leute gehe, bekomme ich halt, fange ich an zu schwitzen. Da muss ich halt sofort auf die Toilette. Das heißt, dass du jetzt seit Sommer eigentlich immer in der Wohnung bist? Ja. Zu Hause bist? Wie, ist irgendwas passiert im Sommer, als das anfing? Ist irgendwas geschehen? Oder kam das von heute auf morgen? Ja, das kam eigentlich ganz plötzlich. Das war so, als ich in der Pause war. Und du warst Schülerin oder bist Schülerin? Ja. Und in der Pause, also da darf man nur auf Toilette, also während der Stunde nicht. Und dann gab es da halt immer so ein paar blöde Mädchen, die da vor der Toilette waren und einen nicht reinließen. Wenn man sagte, man müsste unbedingt mal auf Klo, dann ließen sie einen halt nicht rein. Und da bekam ich halt Bauchschmerzen. Fing ich an zu schwitzen. Und ja, dann bin ich eigentlich schnell weggerannt aus der Schule, weil ich Panik hatte. Und so fing es an. So banal eigentlich, kann man sagen, fing es an. Genau. Und dann das kam auch schon so weit, dass ich unterwegs halt in die Hose gemacht habe, was mir auch ganz peinlich ist. Das ist aber jetzt nur einmal passiert, ne? Oder hat sich das wiederholt mit dieser Toilette und mit dem in die Hose machen? Ja, das ist alles jetzt noch geblieben. Und das ist mir mit der Hose, in die Hose machen, das ist mir ungefähr schon dreimal passiert. Ach so, aber mit dieses eine, die eine Szene, von der du gerade erzählt hast, dass das Häuschen zugeschossen war und so, das war nur einmal in der Schule? Ja. Und damit nahm alles so seinen Gang, damit fing es an? Ja, damit fing es an. Bist du denn jetzt seitdem auch nicht mehr in der Schule? Nein. Das geht halt nicht, wenn ich die Schüler sehe und die Schule, dann bekomme ich halt Panik, Schweißausbrüche und dann geht gar nichts mehr. Was sagt deine Mutter dazu? Was sagen die Lehrer dazu? Meine Mutter, die hält zu mir. Also sie versucht alles, damit es bald wieder besser geht. Und ja. Und wie erklärt man das den Lehrern, dass du nun plötzlich überhaupt gar nicht mehr in die Schule gehst? Ja, die verstehen das halt nicht so richtig. Vielleicht können sie das auch nicht so nachvollziehen. Du sagst, deine Mutter unternimmt alles, damit es dir besser geht. Was macht sie denn? Also sie hat mich in einem Beratungszentrum angemeldet. Bei einer Psychologin, die auch ganz lieb zu mir ist. Das heißt, du bist mit der in Kontakt? Ja, genau. Ich gehe jede Woche am Donnerstag hin. Bringt das was? Eigentlich nicht, aber wie meine Mutter sagte, dass das halt sein muss, damit es mir bald besser geht. Also ich bin auch der Überzeugung, dass das etwas unbedingt sein muss, denn da ist ja irgendwas ganz tiefgreifendes nicht in Ordnung bei dir. Das ist ja ein Signal der Seele, dass da irgendwas nicht richtig funktioniert, wenn du eine so gravierende Störung hast, sage ich. Ja. Also es ist auch so, wenn ich sehe, also im Fernseher, da kommen halt mal so eine Sachen und wenn ich da welche sehe, wie die durch die Stadt bummeln, dann frage ich mich auch, mein Gott, du kannst das nicht, die können das, was ist mit mir los? Was ist denn mit Freundinnen? Du hast doch sicher Freundinnen. Wie reagieren die denn jetzt auf deine Erkrankung? Es ist ja eine Erkrankung, muss man ja sagen. Also ich habe eine Freundin und die hält halt auch zu mir und die kommt auch fast jeden Tag. So, pass mal auf, Nadja, wir machen mal Folgendes. Ich weiß nicht, was die Therapeutin da mit dir macht. Wie lange gehst du da jetzt hin? Ungefähr 4 Wochen, glaube ich. 4 Wochen. Und du hast den Eindruck, da tut sich nicht viel. Du findest sie nett, aber es passiert nicht viel. Doch, also passiert schon. Also, den Weg dahin, den kann ich ja. Aber... Nein, ich meine, es passiert nicht viel in diesem Gespräch zwischen dir. Es hilft dir nicht viel weiter, meine ich. Ja, genau. Du wirst dich jetzt bitte mit meiner Psychologin unterhalten. Mit der Elke, die ist heute Nacht hier. Und vielleicht wird die Elke dir noch ein paar bessere Tipps geben können oder vielleicht auch noch einige andere Ansprechpartner, denn es muss ja was passieren, auf jeden Fall. Alles Gute, du legst bitte jetzt auf und die Elke ruft dich gleich im Laufe der nächsten Minuten oder 10 Minuten zurück, okay? Alles klar, gut, dankeschön. Alles Gute, tschüss. Nadja, tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Jens und Jens ist 50 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Jens. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Zungenkrebs. Daher sprichst du auch etwas anders als gesunde Menschen? Ja, sprich, also Zungenkrebs ist es nicht, sondern ich habe Mundbodenkrebs gehabt. Mundbodenkrebs? Ja, und zwar habe ich gedacht, wie du das vielleicht auch manchmal hast, Probleme am Zahnfleisch. Und dann eben die jährliche Untersuchung beim Zahnarzt. Nun geh mal hin, es zeigt. Und da hat er gesagt, oh. Und das ist dann festgestellt worden, letztes Jahr im Februar. Also und das war ein, du hast Beschwerden gehabt im unteren Kieferbereich am Zahnfleisch. Ja, unter der Zunge direkt. Unter der Zunge direkt, ja. Das heißt also, in dem Stückchen, wenn du den Zeigefinger unter die Zunge packst und mit dem Daumen unten von außen gegendrückst, hast du ja kaum Fleisch. Ja. Und da war der Krebs. Und deswegen habe ich auch die Zunge eingenäht bekommen, weil der halbe Kiefer entfernt worden ist. Der halbe Kiefer ist entfernt worden? Ja. Wie siehst du jetzt aus? Ist das eingefallen alles oder wie ist das vorstellbar? Die Zunge ist angeschweißt worden, damit sich darunter kein, sag ich mal, Schmutz entwickeln kann. Also da muss ich immer sagen, wenn die Zunge ganz fest geschweißt ist, auf dem Unterkieferboden, sprichst du erstaunlich klar noch, weil wir mit der Zunge ja ständig hoch und runter gehen beim Reden. Ja, was meinst du, was das für lange Schularbeiten war? Schularbeiten und Training war. Also man hat so viel vom Kiefer weggenommen, hast du gerade gesagt. Dann ist die Zunge festgeschweißt worden. Ja. Welche Beschwerden hast du heute, aktuell noch? Also aktuell wurde mir ganz kurz nur am Ablauf, ich bin wach geworden, konnte überhaupt nicht sprechen. dann liefen die Ärzte um mich rum und sagten, ich brauche eine Bluttransfusion, ob ich damit einverstanden bin. Aber da warst du schon im Krankenhaus wegen der Krebserkrankung. Ja, da war ja die Operation schon vorbei. Die war die Operation vorbei. Mhm. So, und dann konnte ich ja nur darum mit Händen und Füßen bitten, mir einen Zettel und Bleistift zu bringen. Mhm. Da habe ich aufgeschrieben, Bluttransfusion nur wenn nötig. Nur wenn nötig. So. Dann kriegte ich Besuch, die haben den Besuch niedergemacht, ich habe Bluttransfusion abgelehnt. Da muss ich erst den Besuch klar machen und das alles schriftlich, stell dir das mal vor. Also der Besuch hat die Transfusion abgelehnt? Nein, ich hätte angeblich, obwohl ich schriftlich fixiert habe, nur wenn nötig. Achso, also es war ein Missverständnis, ein Kuddelmuddel hin und her und du konntest gar nicht reden, sondern ja, konntest und das nur... du sitzt da, weißt du, dazwischen, so. Mhm. Und dann kam ich, nachdem ich wieder sprechen gelernt habe... Lass mich noch eine Frage fragen. Du sagst Bluttransfusion, das heißt ja, dass es eine sehr aufwendige und komplexe Operation war, bei der du viel Blut verloren hast. Man wollte mir eine geben, nur wenn es nicht unbedingt nötig ist, sehe ich kein Interesse drin. Schauen Sie mal, Jürgen, letztes Jahr, kurz danach kam ich ja auch in Sachsen zu diesen Komplikationen, wenn Sie sich richtig dran erinnern. Meine Operation war ja letztes Jahr. Jetzt habe ich dich nicht richtig verstanden. In Sachsen kam es zu Komplikationen? Mit dem Bluttransfusion. Ach so, ja. Ja, wenn ja. Sie sich recht erinnern. Ja. Und das war genau die Zeit. Mhm. Also lesen kann ich noch. So, und dann habe ich wieder sprechen gelernt. Mhm. Und dann kam ich zur Bestrahlung. Mhm. Und da hieß es, ich muss ein PET haben. Das heißt also ein Schlauch im Bauch. Mhm. Bis dato habe ich Mousse und alles essen können. Mhm. Und nach einer Woche Bestrahlung, nach einer Woche, hat gestern auch eine Dame gesagt, mit 30 Becquerel oder so, wenn Sie sich recht erinnern. Nee, ich verstehe dich jetzt nicht richtig. Das ist bestrahlt worden, das Ganze. Ja. Du bist bestrahlt worden. Machen wir jetzt mal einen Schritt zu heute hin. Ist diese Krankheit jetzt im Griff oder besteht die Gefahr, dass sie nochmal ausbricht oder dass es irgendwo anders wuchert? Also mir wurde gesagt, soweit ist das alles im Griff. Mhm. Und es könnte laut Ärztin nichts mehr ausbrechen. Mhm. Wird denn die Zunge immer jetzt angeschweißt bleiben bei dir oder besteht die Chance, dass man sie wieder löst? Es besteht eine Möglichkeit, indem man von dem Oberschenkel etwas rausnimmt und den Kiefer damit aufbaut. Also wieder eine komplizierte Operation. Das sind eine ganz große Operation. Ja. Da müssen ja zwei Teams dran arbeiten. Hast du eigentlich... Stellen Sie sich vor, eins unten. Und das andere, was oben. Ist klar, ja. Hast du eigentlich Schmerzen auch im Moment? Wahnsinnige Schmerzen im gesamten Kieferbereich. Und ich gebe mir sehr viel Mühe, die Buchstaben für alle Leute einigermaßen zu artikulieren. Und für 2 bis 3 Tage bin ich dann mundmäßig außer Gefecht. Das heißt, nach unserem Gespräch wirst du nachher oder gleich so erschöpft sein, dass du gar nicht mehr reden kannst 2 Tage? Ja, so ungefähr. Mir rutscht natürlich manchmal so ein kleiner Spaß raus, wo ich mich dann nicht mehr halten kann, wo es zwar auch anstrengend ist, aber irgendwie so ein Joke. Wissen Sie, Jürgen, den muss man denn loswerden. Ja, klar. Genauso wie gestern Abend oder gestern früh Ihre lustige Blinde. Genau, die Dame aus Berlin. Wenn man sich nicht selbst hochhält. Klar. Oh, dann geht man unter. Ja. Sag mal, Jens, wie ist es denn mit der Ernährung im Moment? Kannst du essen oder so breiige Dinge schlucken oder geht das? Nein, das wollte ich ja vorhin erwähnen mit der Bestrahlung. während der Bestrahlung ging das nicht mehr. Mhm. Und da hat man mir einen Schlauch in den Bauch reingemacht. Mhm. Und nun hänge ich immer, 4 Tüten muss ich am Tag zu mir nehmen. Das ist so eine Spezialnahrung, die dann direkt in den Bauch hineinfließt. Ja. Mhm. Nur, die hat nicht so viel Kalorien, wie ich normalerweise, wie Sie, Jürgen, wenn Sie mal zu Zentate oder Pommes oder Curry du hast immer Kohl. Zu sich nehmen, sondern nur ganz einfach, damit ich existieren kann. Das heißt, eigentlich im Prinzip hast du Kohldampf und würdest gerne auch mal was Ordentliches essen. Oh ja, ich hasse die Pommes, aber wenn ich jetzt an der Brüse vorbeigehe... Ist das für dich unangenehm? Tut dir das weh? Ist das unangenehm, wenn du lachst? Ist das besonders anstrengend, Lachen? Ach, wissen Sie, Jürgen, ich mache es dann gerne. Ich rede ja auch gerne und sabbel gerne. Zum Beispiel, nur ganz kurz, eine kleine Anekdote. Ich kriege immer Lymph zur Nase, weil erst durch das Schneiden die Lymphe irgendwo stecken bleibt im Gesicht. Mhm. So, und dann komme ich rein. Jedes Rezept hat eine Nummer. Hm. Und dann sitzt das kleine Mäuschen da und sagt, Nummerchen bitte. Ich konnte mich nicht verkleiden und sagen, was, jetzt hier am Tresen? Was sind Sie, Jürgen? Jens. Wir gucken schon wieder hin. Es muss Schluss sein. Nee, ich wollte dich jetzt noch was anderes fragen. Oder was ganz Grundsätzliches fragen. Das ist die Krankheit des Mundbodenkrebs. Weiß man, wie das entsteht, wer das kommt? Also, da streiten sich die Gelehrten. Wissen Sie, Jürgen, es gibt Leute, die haben Leberkrebs oder Zirrhose, haben nie einen Schluck Alkohol getrunken. Es gibt Leute, die haben Lungenkrebs nie geraucht. Ja. Und man, die eine Hälfte sagt, es kommt von den Cola-Dosen. Mhm. Entschuldigen Sie, Cola. Von Cola-Dosen? Ist ja kein Name. Mhm. Oder von Mineralwasserdosen. Mhm. Die andere sagt, ja, den totalen Umweltschmutz, die Allergien, also man die weiß es nicht. Umsicht. Man weiß es nicht im Klartext, ne? Mhm. Nur, wie gesagt, das Schlimme ist, ich bin Hobbykoch und ich kann auch dadurch nicht mehr schmecken. Mhm. So, Jens, jetzt will ich dich auch befreien. Das ist wahrscheinlich für dich super anstrengend, das Gespräch. Sie müssen ja auch wieder Ihre Hobbymusik machen. Das ist so nett, wie du immer Sie und Jürgen, Jürgen und Sie zu mir sagst. Du kannst auch Jürgen und du zu mir sagen. Ich sage ja auch du und Jens zu dir. Ja, haben Sie du auch wieder recht. Genau, ne? Lieber Jens, das ist auch sicher eine sehr, sehr schwere Erkrankung. Du hast viel durchgemacht und das ist alles sehr schwer zu ertragen. Ich möchte dir wirklich von Herzen viel Kraft und alles Gute wünschen. Darf ich nur eins noch bemerken? Ja. Man soll nie aufgeben. Mhm. Auch wenn ich von fast 70 Kilo auf 41 runter bin. Mhm. Nie aufgeben. Immer sagen, es geht. Weiter. Und vielleicht sollten wir alle im Ohr haben, die Anruferin, die du gerade auch zitiert hast, die mich gestern angerufen hat, die tolle Berlinerin, der es ja auch so schlecht ging und hat gesagt, unser Leben hat immer noch was Schönes und das Leben ist toll. Nur ich warte immer auf den Stern, der sagt, du bist dafür bestimmt gewesen. Ja. Und da wartet sie ja auch noch. Lieber Jens, von Herzen alles Gute und viel Kraft. Für deine Sendung, glaube ich, brauchst du auch manchmal viel Kraft. Ja, ich danke dir herzlich. Und ich hoffe, du hast jedes Wort verstanden. Wir haben jedes Wort verstanden und das, was ich nicht verstanden habe, haben wir halt so ein bisschen dann hinter erfragt und es ist rübergekommen, ich bin sicher. Prima. Tschüss an deine Hörer und an deine Seher. Dankeschön, alles Gute, auf Wiedersehen, Jens. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit Marlene und Marlene ist 44 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Marlene. Ja, ich bin Nikolaus verrückt oder Weihnachtsmann verrückt, wie man das so ausdrücken will. Das heißt, du musst ja im Moment immer hysterischer werden, ne? Es ist ja bald soweit. Richtig, ich bin ganz kribbelig schon geworden. Es hat sich ein bisschen gelegt, weil ich meine Nikolaus- oder Weihnachtsmänner schon aufgebaut habe gestern. Ah, wie mehrere Nikolaus? Ja, mittlerweile, ich habe versucht zu zählen, wenn ich nicht durcheinander gekommen bin, sind es so um die 205. Nein, bei dir zu Hause in der Wohnung? Richtig. Über 200 Nikoläuse? Richtig. Hast du Kinder? Bitte? Hast du Kinder? Ja, schon zwei 21-Jährige so. Und einen 17-Jährigen. Und die denken, die Mama ist so ein bisschen Maschugge, oder wie? So ungefähr, aber niedlich Maschugge. Erzähl doch mal, was wird das aus? Sieht das aus Holz, aus Porzellan oder aus Schokolade? Oder? Nein, Schokolade nicht. Nicht? Holz, Porzellan, Keramik, dergleichen. Ja, und wie groß? Der kleinste sitzt, oder die sitzen auf dem Pfennig. Der größte ist wie ein Schlumardiner. Der ist von meinem ältesten Sohn selbst gemacht. Ja. Der lernt also Schreiner und der hat er mir voriges Jahr zum Weihnachtsfest geschenkt. Mhm. Und alles Verschiedene habe ich. Dann habe ich welche mit Spieluhren. Mhm. Und habe die jetzt, also meine Essecke im Prinzip zweckentfremdet. Wie groß ist denn der größte? Der größte ist also wie ein Stummerdiener. Ach so, das war der größte, ja. Ja, mhm. Mein Wunsch ist natürlich ein riesengroßer, so wie ein Erwachsener im Prinzip. Aha. Das ist ja wahnsinnig teuer. Das ist ein Tick, ne? Das ist ein Tick und der Tick leider nur eben halt für die kurze Zeit. Aha. Für praktisch noch bis zu den drei Königen oder vielleicht ein bisschen länger. Ja, 5 Wochen, ne? Ja. Maximal. Ja, ich hab's ja auch gestern und heute aufgebaut. Du hast schon ein bisschen zu früh angefangen. Ja, aber wir haben Hochzeitstag auch am 6. Dezember, also auf Nikolaus auch geheiratet. Und ich muss sagen, jetzt mittlerweile kommen meine ganzen Nachbarn mit Enkel oder Kinder, schauen sich meine Sammlung an. Meine, du hast da wahrscheinlich ein Vermögen für ausgegeben, oder? Ja, aber ich bekomme, weil ich im Dezember auch Geburtstag habe, natürlich viele Nikoläuse geschenkt. Das ist natürlich toll. Man muss sich nie große Gedanken machen, wenn man Marlene beschenkt. Man kauft irgendeinen schrägen Nikolaus und Marlene ist die glücklichste Frau der Welt. So ist es. Aber ihr müsst ein schönes Gesicht haben. Darum geht es sich. Das ist wichtig. Ja. Erklär uns allen doch bitte mal, woher diese Vorliebe, warum gerade Nikoläuse? Es könnte doch auch was ganz anderes sein. Richtig. Und zwar muss ich dabei sagen, meine Oma, die ich leider nicht mehr kannte, ist Holländerin und in Holland wird das Nikolausfest oder Santa Claus ja sehr groß gefeiert. Mhm. Vielleicht auch daher, da bei uns in dem Ort, wo ich geboren bin, das so üblich war, dass der Nikolaus mit Knecht Ruprecht von Haus zu Haus zog vor der Weihnachtszeit. Kenn ich auch noch. Sogar in Gummersbach gab es das. Richtig. Und das fand ich als Kind schon so faszinierend. Und, wenn ich unterbrechen darf, früher, das erzähle ich ja immer wieder gerne, der Weihnachtsmann, der Nikolaus, die sind ja klassisch, aus der klassischen Tradition heraus, überhaupt nicht rot angezogen. Richtig. Das hat dieser Coca-Cola-Konzern uns aufgedrückt. Ne? Diese Amis machen unseren echten Nikolaus kaputt durch dieses kitschige, bunte Zeug. Ne? Der Nikolaus, der bei mir zu Hause früher in Gummersbach anklopfte, der hatte einen dunklen, so eine Art Lodenmantel an. Ne? Bischofmäßig mehr schon, ne? Ja, sowas in der Richtung, genau. Hm? Und vielleicht daher... Ich weiß es nicht, also das hat so ungefähr vor 15 Jahren angefangen mit einem kleinen Nikolaus und so kamen immer mehrere dazu. Hast du denn überhaupt noch genug Platz in deiner Wohnung? Ja, wir haben also wie gesagt jetzt das Wohnzimmer ein bisschen ausgeräumt, haben also die Essecke zweckentfremdet, den Tisch ausgezogen, habe ich pyramidenmäßig, habe ich das aufgebaut, weil ich auch mit Watte unterlege, dass es aussieht, als wenn die auf Schnee stehen. Mhm. Also das macht dir wahrscheinlich auch richtig Spaß und ist auch eine tolle Sache, ne, das alles so zu dekorieren und herzurichten. Richtig, also ich meine, da haben 6-Personen-Haushalt, Arbeit genug habe ich, aber das ist also eine Freude, die kann ich überhaupt gar nicht... Und die anderen im Haushalt, dein Mann, du wohnst mit deinem Mann zusammen? Ja, meine 3 Söhne und meine... fast 87-jährige Mutter. Aha, die nehmen das alle gelassen hin und finden es auch schön. Ah, die beschenken mich und suchen mittlerweile auch schon nach ausgefallenen Sachen. Also ich habe jetzt mitbekommen, der größte Wunsch wäre ein ganz großer Nikolaus in Lebensgröße. In Lebensgröße. Ich meine, ich bin selber auch schon als Nikolaus aufgetreten bei einer Fußballmannschaft, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, was ich jederzeit... also auch wieder machen würde, aber für einen guten Zweck immer, bin ich zu haben. Ich meine, dein Sohn ist Schreiner, hast du gerade gesagt. Ja, der Älteste. Das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn er mal aus Holz einen ganz großen zimmern würde und schnitzen würde. Ja, der ist ziemlich groß. Der ist praktisch genommen wie so ein 5- oder 6-jähriges Kind so groß, den ich schon habe. Naja, der sollte ja noch größer sein, ne, wenn du haben möchtest. Also eine Marlene mit einem Nikolaustick. So ungefähr, das ist dann immer die schönste Zeit des Jahres für dich. Muss ich sagen, Ich fieber die entgegen, dass ich auch meine Nikoläuse wieder auspacken kann und bin traurig, wenn ich sie wieder einpacken muss. Traurig. Wo laberst du die alle? Im Keller oder wo? Nein, in der Garage habe ich eine alte Küchenzeile stehen und da kommen die also rein. Das ist dann ein bisschen traurig, ne, wenn die alle eingepackt werden. Das ist traurig. Ganzes Jahr müssen die dann im Dunkeln in der Garage wohnen. Richtig. Aber ich muss dabei sagen, andersrum ist die Vorfreude schon ein paar Wochen vorher fieber entgegen. Und dann fahren wir natürlich auf Weihnachtsmärkten, die hier in der Gegend... Ja. Düren, Köln und dergleichen, ja, oder hier bei uns in Erftstadt auch sind. Also Marlene, ich wünsche eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, eine tolle Adventszeit. Wünsche ich dir auch. Dankeschön und genieß die Nikoläuse. Das mache ich und ich hoffe, dass du in der nächsten Zeit von mir ein kleines Päckchen bekommst. Hui, vielleicht kriege ich sogar einen ganz kleinen Nikolaus geschenkt von dir. Warte ab, vielleicht auch was. Das wäre natürlich ganz toll. Das wäre ganz toll. Ich danke für den Anruf. Alles Gute. Mach weiter so mit deiner Sendung. Ja, machen wir. Alles Gute. Tschüss, Marlene. Ciao. Andrea, 39 Jahre alt. Oh, wir haben gar keine Pause gemacht. Aber wir machen jetzt einfach weiter mit Andrea. Nur ein bisschen angesagt. Grüße dich. Ja, ich grüße dich auch. Hallo, Andrea. Hallo, Domian. Dein Thema. Mein Thema. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wurde gerade sehr viel gefragt. Mein Thema ist eigentlich folgendes. Wie geht man mit dem Alkoholismus eines Partners um? Mhm. Ich mache es noch etwas konkreter, weil es ja, ja gut. Also dein Freund oder Ehemann ist Alkoholiker? Nee, mein Partner, ja. Dein Partner? Ja. Ist Alkoholiker? Ja. Seit wann? Wir sind seit 5 Jahren zusammen. Mhm. Lebt ihr zusammen auch? Ja. Mhm. Und ich habe es nie im Vorfeld, so sage ich mal, wahrgenommen, aber es ist irgendwann so von mir wahrgenommen worden, dass es so ist. Und habe es irgendwann mal gecheckt, sage ich mal, dass es so ist. Wie ist es dir aufgefallen? Wie? Mhm. Erstmal durch versteckte Dinge, wie jeder Alkoholiker das vielleicht macht. Ich habe mich also sehr eingelesen, auch in die Literatur, und habe also viel Gespräche mit Ärzten gehabt. Und man versteckt das erst, man will das nicht wahrhaben. Mhm. Und irgendwann kommt es aber dann doch, weil das Umfeld das wahrnimmt und man wird darauf angesprochen. Also du hast Flaschen gefunden, versteckt hinterm Sofa? Oder? Ja, so, ja. Mhm. Wie stark ist der Alkoholismus denn jetzt schon fortgeschritten? Wie viel trinkt jetzt er? Jetzt ist es gar nicht mehr. Ach, jetzt ist es gar nicht mehr? Nee. Wie stark war es denn in seiner Hochzeit? Wie viel hat er getrunken? Ja, das wurde ich eben auch gefragt. Das ist in Litern unheimlich schwer festzumachen, aber das ist die Menschen, die trinken, wissen, was das heißt. Also eine Kiste 0,5. Bier? Ja. Bier. Mhm. Hat er ausschließlich Bier getrunken oder auch härtere Sachen? Nein, nur Bier. Nur Bier. Ja. Also eine Kiste Bier am Tag? Ja. Hat er währenddessen auch noch gearbeitet oder ging das nicht mehr? Nein, es ging zum Teil noch. Er hat versucht. Was war er vom Beruf? Oder ist er vom Beruf? Freischaffender Künstler, sag ich mal. So. Ich möchte mich nicht so weit raus. Okay, dann ist okay. Mhm. Nun hast du gerade gesagt, nicht mehr, heute nicht mehr. Er ist trocken. Seit 6 Wochen. Seit 6 Wochen. Wie ist es denn gelaufen? Wir sind seit 5 Jahren zusammen und in 5 Jahren der 5. Entzug. Mhm. Und der 5. Entzug hat gebracht, dass er seit 5 oder 6 Wochen trocken ist. Misstraust du dem Ganzen? Ja. Aha. Absolut. Redest du mit ihm über dieses Misstrauen? Reden. Ja, reden schon, aber es bringt wenig. Es bringt wenig, weil ich meine Gefühle einfach nicht rüberbringen kann und einfach das, was ich möchte für mein Leben, einfach nicht so darstellen kann. Weil man muss sich ja vorstellen, oder man kann sich auch die Zuhörer vielleicht vorstellen, dass wenn man mit einem Alkoholiker zusammen gewesen ist, ist das eine andere Welt. Das heißt, man hat einen Menschen vor sich, der, ich will mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber der wirklich Hilfe braucht, der neben einem liegt, der ja alles macht, also von oben bis unten, und plötzlich wird er ein anderer Mensch und man kennt ihn gar nicht so und hat plötzlich ein anderes Leben vor sich. Also der Mensch, den man mal hatte, wendet sich ab und geht einen anderen Lebensweg. 5 Entzüge habt ihr, ich sage jetzt mal ihr, schon hinter euch. Wie lange liegt denn der letzte zurück? Wie lange war er da denn da trocken? 6 Wochen jetzt. Ja, nee, das hast du gerade gesagt. Ich meine davor, der Entzug. Ach, davor? Mhm. Februar 2000? Für 3 Wochen ungefähr. Für 3 Wochen nur? Ja. Hast du ihn in dieser Zeit mal richtig fallen gelassen? In welcher Zeit? In dieser ganzen dramatischen Zeit, die ihr... In der ganzen Zeit, nein. Nein. Du in hast der immer letzten Zeit, ja. Der letzten Zeit, ja. Ja. Mhm. Mhm. So sehr, dass er kapiert, dass er eventuell dich verliert, wenn es so weitergeht? Ja. Aber kein Einsehen. Ich sag mal so, ich habe mich, wie gesagt, eben schon ein bisschen eingelesen und habe auch diverse Gespräche gehabt mit vielen, vielen Leuten, auch mit Ärzten. Und es hieß immer, lassen Sie ihn fallen. Und das heißt auch immer so schön, lassen Sie einen Menschen in die Gosse fallen. Ja, ja, ich weiß. Das ist Blödsinn. Das ist totaler Blödsinn im ersten Sinne. Im zweiten Sinne ist das okay, aber also bis zu einem gewissen Grad ist das richtig. Warum hast du dich nicht von ihm getrennt, nachdem er rückfällig und immer wieder rückfällig wurde? Ja, warum nicht? Das ist eine gute Frage. A, spielt immer bei einer Frau oder oftmals bei einer Frau finanzielle Dinge spielen eine Rolle. Kinder spielen eine Rolle. Ihr habt Kinder? Ich habe einen Sohn, er hat auch einen Sohn. Und ihr lebt alle zusammen in einer Familie? Nein. Leben die getrennt. Also die Kinder leben getrennt. Also die Kinder leben nicht bei euch? Nein. Aber das könnte doch dann auch kein Grund sein, ihn nicht zu verlassen, wenn es gar keine familiäre Bindung gibt zwischen euch vieren. Die Bindung ist, ich habe ihn nach wie vor lieb und ich bin auch noch irgendwo an seiner Seite und ich bin auch durch andere Dinge, die vor ihm liegen, das heißt, kann ich auch mal eben kurz sagen, meine Eltern sind beide an Krebs gestorben, immer so der Typ Mensch oder Typ Frau, sagen wir es mal so, der unbedingt nicht durch eine Krankheit jemanden verlässt. Der nicht durch eine Krankheit jemanden verlässt. Ja. Das verstehe ich nicht so richtig. Der nicht wegen einer Krankheit einen anderen verlässt. Wie meinst du das? Also du. Schwer. Mir wurde mal nachgesagt, dass ich aufgrund einer Krankheit oder finanzieller Probleme doch gehen sollte. Aber ich kann das nicht, weil ich einfach so, ja, weiß ich nicht, so erzogen worden bin. Ich kann also aufgrund einer Krankheit, also wenn ein Mensch eine Krebserkrankung hat. Okay, wir reden ja mal nicht über Krebs jetzt. Also wenn jemand anderes erkrankt ist, kannst du nicht, aus welchen Dispositionen auch immer, kannst du nicht gehen. So meinst du das? Ja, genau. Das mache ich nicht. Aber soweit dieser ganze große Bereich Alkoholismus zu betrachten ist, ist das, glaube ich, irgendwann in der schlimmsten Konsequenz das Richtigste, was man machen kann. Zu gehen? Ja. Ja. Um vielleicht irgendwann wiederzukommen. Aber das darf man dem anderen nie signalisieren. Ist er bei den anonymen Alkoholikern auch? Nein. Warum nicht? Ja, weiß ich gar nicht. Weil es durch diverse Maßnahmen ihm angeraten wurde und dann auch irgendwo gesagt wurde, es bringt nichts. Kann ich es gibt ja diverse Gruppen, die man irgendwo, in die man eintreten kann und das würde alles nichts bringen. Ja, das kann man ja vielleicht, das kann man ja vielleicht erst beurteilen, wenn man selbst das mal mitgemacht hat. Ich kann dir nur sagen, dass ich hier im Rahmen meiner Sendung und dieser Arbeit immer und immer wieder nur gute Rückmeldungen bekomme von Leuten, die bei anonymen Alkoholikern waren oder sind. Und es gibt auch noch andere Gruppen, Andrea. Es gibt auch, die sind angegliedert an die anonymen Alkoholiker, nämlich die Verwandten von Alkoholikern. Da gibt es auch Selbsthilfegruppen. Finde ich auch ausgesprochen hilfreich, wenn man sich da miteinander austauschen kann. Sind das denn, so wie du gerade meinst, die, wenn du sagst, die Verwandten, die haben wir gerade nicht. Also Verwandte sind weggestorben. Naja, ich meine jetzt dich. Es gibt Menschen, die sich in diesen Gruppen organisieren, deren Partner, deren engste Vertraute Alkoholiker sind. Ja. Diese Menschen sind natürlich selbst nicht Alkoholiker. Die haben sich in diesen Selbsthilfegruppen gefunden, um gemeinsam zu beraten, wie man mit dem liebsten Menschen, der Alkoholiker geworden ist, umgeht. Wir machen mal Folgendes. Ich glaube, dass das vielleicht eine ganz gute Richtung wäre, dass du dich da noch ein bisschen mehr informierst oder vielleicht sogar aktiv wirst. Ja. Ich möchte, dass du dich auch mit meiner Psychologin noch unterhältst und die kann dir die genauen Adressen geben, die kann dir alles erzählen, wie das da vor sich geht und was man da alles so macht. Ja. Sollen wir mal so verbleiben? Okay. Du legst auf, wir rufen dich, das heißt, die Elke ruft dich gleich wieder an. Okay. Alles Gute. Danke schön. Auf Wiederhören. Schönen Abend. Jo. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Raphael. Raphael ist 18 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Raphael. Was ist dein Thema? Ja, ich habe ein riesengroßes Problem und zwar, ich bin absolut computerabhängig. Was es alles gibt mittlerweile. Ja, du bist süchtig nach Computer. Ja, das hat mit 14 angefangen, da habe ich einen alten, ausrangierten 386er von Höchst gekriegt. Mhm. Und, also mein Vater hat da halt gearbeitet, hat mir halt mal sowas mitgebracht. Achso, ich dachte gerade, Höchst stellt Computer her? Nein, das kann nicht sein. Nein, nein. Ich habe schon verstanden, ja. War ein Betriebscomputer. Ja, ja. Naja, halt altes DOS war da. Mhm. Naja, habe ich halt angefangen, mit dem Computer zu arbeiten. Mhm. Am Anfang ein bisschen Spielerei und so, aber dann habe ich angefangen, ein bisschen mit QBasic zu programmieren. Mhm, das sagt mir jetzt im Moment nichts, aber egal. QBasic ist eine Programmiersprache. Ach so. Mhm. Ja. Aber du als 14, 15 Jahre, was hast du denn zum Programmieren gehabt? Zu programmieren, alles Mögliche. Ich habe meine Spiele selber gemacht, ich habe mir eine Tabellenkalkulation für DOS wohlgemerkt, selber gemacht. Das war gar nicht so einfach. Das glaube ich, ja. So, und jetzt machen wir einen Sprung nach heute. Du bist 18 Jahre alt und wie viele Stunden am Tag hängst du vor der Kiste? Also, sagen wir mal, ungefähr, wenn ich von der Schule komme, von 3 bis nachts um 1, 2, 3, 4, manchmal auch die ganze Nacht durch. Das heißt, es ist eine große Ehre im Moment, dass ich mit dir sprechen darf. Du hast deinen Computer verlassen und hängst nur am Telefon. Ja, ich habe... Wahrscheinlich mit dem Blick Problem auf den Computer. Du hast ein kleines Problem mit dem Computer, hast du gedacht, rufst du mal an, nutzen wir die Zeit mal so. Ja. Bist du auch im Internet? Ja, klar. Ja. Was machst, was treibst du jetzt so die ganzen Stunden zur Zeit, wenn du mit dem Computer beschäftigt bist? Es kommt immer ganz drauf an, wenn ich meinetwegen von der Schule komme, ich habe ein paar Aufträge gekriegt, ein Spiel zu cracken oder... Was ist ein Spiel cracken? Es gibt Spiele, da braucht man die CD, um das spielen zu können. Mhm. Legt man die CD ein, kann man normal spielen. Nimmt man es aber raus, geht's Programm nicht, also geht's Spiel nicht mehr, man kann es nicht mehr starten. Mhm. Ich schreibe selber Programme, die das Spiel so ändern, dass man keine CD mehr braucht. Ah, ich verstehe. Sehr pfiffig. Mhm. Naja, und so verdiene ich halt auch ein bisschen Geld nebenbei. Ja, ja. Halt auch noch über meine Webseite und so weiter. Mhm. Nun hast du gerade den Begriff süchtig gebraucht. Der ist ja so krankheitsmäßig vorbelastet. Ja, findest du das wirklich so? Ja, weil ich komme nicht vom Computer los. Ich komme nach Hause, gucke den an, denke mir so... Gehe ich jetzt raus? Nee, ich setze mich am Computer. Mhm. Also, dann komm ich gar nicht mehr weg. Es ist nicht viel mit Freunden? Ja, ich habe Kunden, aber keine richtigen Freunde, wenn man so Keine will. Freunde. Hast du eine Freundin? Hatte ich mal, aber die hat mich aufgrund des Computers verlassen. Mhm. Wie viele Freundinnen hattest du? Erst eine bisher? Nee, zwei. Zwei. Und wie lange warst du mit denen jeweils zusammen? Also mit der einen, das war noch vor meiner Computerzeit. Ja, da warst du ja 13 erst. Nein, nein, das war so 14, 15 so. Und da habe ich ja noch nicht richtig durchgängig, also alles Mögliche gemacht. Mhm. Die hatte ich 3 Monate lang. Mhm. Meine letzte, mit der war ich 1 Monat zusammen. Mhm. Da hat sie gesagt, ja, warum kommst du nicht mehr und so. Mhm. Naja, und dann habe ich ihr das erklärt, meinst du nur noch so, ich verlass dich. Oder so, oder suchst jetzt aus. Also Computer oder ich. Und hast du dich tatsächlich für den Computer entschieden? Nicht so ganz. Mhm. Habe ich erst gesagt, ja, mein Computer ist für mich alles. Mhm. Meinst du nur noch, dann sucht er eine andere Freundin, die auch einen Computer mag. Ich meine, das war natürlich eine richtige Reaktion. Ne? Es ist ja ein wenig schmeichelhaft für das Mädchen gewesen, wenn du sagst, der Computer ist mein Alles. Ja, klar. Das Mädchen wollte natürlich hören, du bist mein Alles. Ne? Wie gesagt, ich bin absolut abhängig vom Computer. Mhm. Also wenn das so krass formuliert wird, ist das natürlich bedenklich. Ich hatte gerade eine ganz andere Idee. Du hast natürlich die besten Voraussetzungen, in einen Job zu gehen, wo du hochqualifiziert mit Rechnern arbeiten musst. Ja, weil natürlich. Ist das auch dein Berufswunsch, so etwas mal zu machen? Ja, mein Berufswunsch ist also Systeminformatiker. Genau, das ist natürlich ein Traum dann, wenn du mit so einem Elan dabei bist. Das ist ja auch schön, wenn man das macht und es ist ja auch alles in Ordnung, wenn man so ein Hobby hat, in dem man so aufgeht und dass man da sehr viel für tut. Aber es darf natürlich keine Überhand nehmen und du darfst dein ganzes restliches Leben darüber nicht vergessen. Irgendwann bist du super einsam und hängst nur vor dieser blöden Maschine und das Leben zieht an dir draußen vorbei, ne? Und vergisst dich. Ja, das ist ja auch so. Aber die Frage ist jetzt, Raphael, wie weit du auch bereit bist, dagegen zu arbeiten und ein bisschen zu bremsen. Ich habe fast den Eindruck, obwohl wir jetzt noch gar nicht lange geredet haben, dass du da auch noch nicht viele Versuche unternommen hast. Und du lässt dich da auch so richtig gehen in dieser ganzen Computermanie. Ja, weil... Stimmt das? Ja, stimmt auch. Weil, ich meine, ich sehe den Computer, dann fange ich etwas an und ich komme nicht mehr davon los. Gut, aber man kann ja auch... Gut, das kann man ja so sagen und jammern und sagen, ich komme nicht davon los. Man kann sich... Du könntest dir ja auch mal einen Plan machen und sagen so, ich mache jetzt an dem und dem Tag abends um die Zeit von so und so... verabrede ich mich mit Leuten draußen und mache irgendwas oder gehe ins Kino. Mhm. Also einfach so, dass du dir einfach, ich weiß jetzt nicht, ob das ein guter Plan ist mit dem Kino, irgendwas anderes, was dich interessiert. Und dass du wieder anfängst, Bekanntschaften und Freundschaften aufzubauen. Und du dich einfach versuchst, diszipliniert an diesen Plan, den du dir da gemacht hast, zu halten. Das wäre ja schon mal ein Schritt. Mhm. Aber du musst ja irgendwas tun. Du kannst ja nicht einfach nur sitzen, ah, ich kann nicht anders, der Computer zieht mich an. Ja, ich meine, durch den Computer bin ich absolut nervös geworden. Mhm. Ich rauche mindestens ein Päckchen am Tag. Ja, ist doch Wahnsinn. Ist doch Wahnsinn. Vernachlässigst du deshalb die Schule auch? Ja, ich habe jetzt wiederholt. Mhm. Ich wegen dem Computer, ich hatte einen Kreuzbandriss, konnte eine ganze Zeit lang nicht in die Schule kommen. Mhm. Selbst im Krankenhaus habe ich mir dann noch ein Notebook besorgt. Mhm. Na gut, im Krankenhaus ist ja okay, da hat man eine gute Abwechslung. Also ich finde, dass du dagegen arbeiten musst, indem du dir selbst einen Plan machst. Du bist doch ein analytisch denkender Mann, junger Mann, der genau weiß, wie man logisch vielleicht auch vorgeht. Geh mal logisch vor, um davon loszukommen. Und sieh mal auch zu, dass du wieder die Fühler ausstreckst, mal, dass du ein neues Mädel kennenlernst. Mhm. Dass du dir einfach Freiräume schaufelst, meine ich, Zeitinseln, wo du gar nicht an den Computer rankommst, wo du dich draußen mit anderen Leuten verabredest, wo du irgendwo hingehst, wo kein Rechner ist. So, das machst du erstmal ein halbes Jahr und dann, das ist dann vielleicht der erste Fortschritt. Mhm. Das ist eine gute Idee. Ja, mach das, versuch es einfach mal so. Es ist alles mühsam. Wenn man irgendwie so ein bisschen süchtig ist oder viel süchtig ist, geht das nur, indem man so ganz stringent und diszipliniert gegen sich vorgeht und gegen diese Abhängigkeit auch vorgeht. Mhm. Hm? Mhm. Dann versuch mal, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss, Raphael. Ja. So, jetzt habe ich noch den Dani dran. Hallo, Dani. Hallo. Dani, ne? Nicht Dani. Genau, Danny. Danny. Danny, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen uns jetzt kurz fassen und kompakt reden. Ja, also mein Problem, ich bin verknallt, nur ich weiß nicht, wie ich an die Person, an das Mädchen rankommen soll. Ach, das lösen wir jetzt schnell. Du bist auch 18 Jahre, ne? Hab ich gerade gesagt. Ich bin 18, ja. Verknallt in ein Mädchen und du weißt nicht, wie rankommen an die Schöne. Genau. Wo hast du sie kennengelernt? Sie arbeitet bei mir mit auf Arbeit. Mhm. Ich sehe sie eigentlich ja fast täglich und das geht, glaube ich, seit 2 Monaten so. Redet ihr auch miteinander? Nee, das bis jetzt noch nicht. Wir haben uns bis jetzt nur ein paar Mal angeguckt, aber mehr aber auch nicht. Besteht nicht die Möglichkeit von deiner Seite aus, wenn ihr euch da irgendwie begegnet, auf Fluren oder was weiß ich, dass du sie einfach mal ansprichst und irgendwie laberst, irgendwas, plauderst? Ja, gut, kann man vielleicht machen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich jetzt zum ersten Mal richtig so verschossen und gut, also morgens sagt man schon mal morgen oder dann eben abends dann tschüss und aber mehr. Ja, immerhin, das ist ja schon mal was. Da kannst du ja, also du bist ja jetzt erstmal verschossen nur in das Äußere. Du weißt ja gar nicht, wie die drauf ist. Ja. Vielleicht ist die ganz blöd, wenn die erstmal ihren Mund aufgemacht hat. Kann ja sein. Ja, ne? Auch möglich sein, aber ich glaube es nicht. Aber ich hoffe es nicht für dich. Aber ihr grüßt euch ja schon mal zumindest miteinander. Ja. So, dann kannst du ja auch mal irgendwas aus, dass du sie anquatscht beim nächsten Mal. Dass er einfach mal so ein bisschen ins Gespräch kommt. Wenn ihr einmal ein bisschen im Gespräch wart, ist es am nächsten Tag schon wieder einfacher, noch ein bisschen mehr zu plaudern. Und wenn ihr erstmal eine Woche so ein bisschen rumgequatscht habt, ist es auch ganz einfach, dass du sagst, ey, hast du nicht mal Lust mit ins Kino zu gehen oder was essen zu gehen? Mhm. Ja klar, also ist nicht schlecht, nur ich weiß nicht, ob ich das jetzt so auch wirklich rüberbringe, weil... Wie gesagt, das erste Mal, glaube ich, dass ich richtig dann... Danny, du sollst ja auch noch gar nicht rüberbringen. Du sollst ja erstmal ein bisschen mit dir ins Gespräch kommen. Ein bisschen labern, ein bisschen quatschen. Mhm. Das ist das Allererste, damit das Eis gebrochen ist. Mhm. Und das mach mal so ein paar Tage oder eine Woche und dann verabrede dich. Und dann kommt natürlich... Und dann kannst du ja, könnt ihr euch ja beschnuppern. Dann kannst du ja sehen, ob du die gut findest und so weiter. Mhm. Ja, also die nächste Gelegenheit, quatsch sie irgendwie an. Sag irgendwas Blödes. Rede über das Wetter oder über die Firma oder irgendwas. Hauptsache ihr kommt ins Gespräch. Es ist völlig egal. Hauptsache irgendwas. Irgendwas, okay. Ne? Toi, toi, toi. Alles Gute. Okay. Tschüss, Danny. Okay, ciao. Ciao. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Morgen fällt Domian aus im Radio und im Fernsehen. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reintke, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Jeanette Krause, Marc Sommer, Nikolas Schelzig, Thorsten Pallut und Elke Büchter. Wir sind wieder da nächste Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen dann auch wieder mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Freitagabend und freue mich auf nächste Woche und freue mich auf euch. Bis dahin, ciao.